aller Platz steht eine junge Eiche. Sie strebt zur Sonne auf von Schurm und Not. Sie ist uns Vorbild, treu und hart zu streiten, wie unser Vater bis in den Tod. Helle Klinge, deutscher Sang, unser ganzes Leben lang. Die junge deutsche Eiche träumt von Vergangenheit und neuer Zeit. Sie träumt vom deutschen Wald und seinem Frieden und voller Sehnsucht wird das Herz ihr weit. Heller Klinge, deutscher Sang, unser ganzes Leben lang. Die junge deutsche Eiche, sie werde frei und stark wie deutsches Land. Von deutscher Kraft und Einheit soll sie zeugen, wenn Brüder reichen sich in Treu die Hand. Heller Klinge, deutscher Sang, unser ganzes Leben.